dass morgen kommen die Karten 20 Stück. Du kriegst eine, der Alex kriegt eine, die Mona kriegt eine und dann kriegt immer noch 15. Finde ich nur gut. Ich glaube noch. Du kaufst ja auch eine. Das ist geil. Irgendjemand hat mir mal irgendwie gesagt, so von wegen rote Haare ist so naturmäßig irgendwie so richtig dirty. Geil, oder? Aber Haare fällt voll.